Sagen Sie mal, was haben Sie in Ihrer Vergangenheit alles mit Rechtsanwälten so erlitten? Das Schlimmste mit Rechtsanwälten hatte ich beim Unfall, Autounfall. Ich war unschuldig, es war rot und ich hatte grün und der bei rot ist mir dann voll, beinahe wäre in die Fahrerseite und ist mir aber dann vorne entlang. Die Polizei, ich habe verlangt, bitte Alkoholtest, ich komme ja von der Medizin und man hat gesagt, ihn gefragt, haben Sie Alkohol getrunken? Nö. Dann hat er mich gefragt, habe gesagt, natürlich nicht, sonst würde ich es doch nicht fragen. Und nur gelacht und haben keinen Test bei ihm gemacht. Ich hatte Zeugen im Auto und die haben es auch bemerkt, dass er eigenartig sich verhält, als ob er alkoholisiert ist. Dann das Gericht verklagt, ich habe nichts gekriegt, er ist freigesprochen worden. Das zweite, mein schlimmster Fall, Erbregelung mit einem Rechtsanwalt, obwohl eine Pauschalsumme ausgemacht worden ist, ohne gerichtliche Sachen, wurde immer auf Gericht, auf rechtlichen Streit vor Gericht angewiesen und danach sogar erpresst. Und wir haben das verneint, sind auch nicht hingegangen, aber derjenige ist heimlich hingegangen. Man hat dann angeblich eine Gütevereinigung und immer Gerichtskosten dann verlangt. Und am Schluss dann noch die Frechheit besessen, zu dem Pauschalangebot über 9.000 Euro zu verlangen, bis zum Amtsgericht zu gehen und Kostenstellung, Klage, und er ist abgewiesen worden. Ich habe gute Hilfe aus der Verwandtschaft bekommen. Der dritte Fall, ich habe Geld mit einer Geldgeberin jemanden geliehen und mussten das über Österreich, weil sie Österreicherin ist, einklagen und die Rechtsanwälte, keiner. Dritte, vier wurden eingeschaltet. Jeder hat alles Mögliche gemacht, bloß keine richtigen Aktenbeweise, nicht einmal gefaxt, nicht einmal die richtigen Beweise per E-Mail zugeschickt, immer tausendlei Ausreden gehabt. Was sollen Sie machen als ein Laie? Man hat Sie hingehalten. Bitte? Hingehalten hat man Sie. Ja. Über Monate hinweg? Über Jahre. Über Jahre hinweg. Der Erbstreit war, obwohl wir gar nicht involviert sind, weil es ging um zwei Erben, einer hat das Testament geklaut, der andere hat Unterschriften gefälscht, wurden wir über drei Jahre hingehalten. Was hätte dann der Rechtsanwalt denn machen müssen? Er hätte machen müssen, dass er uns beide, wir waren zwei Geschwister, als Zeugen hätte laden müssen und auffordern müssen, endlich den Beweis zu erbringen. Das wollte er gar nicht. Er hat einfach Schriftsätze immer verfasst, hat die nachweislich, konnte man es ihm, immer die Fristen nicht eingehalten, auch nicht mitgeteilt. Manche sind an Weihnachten, vor Weihnachten eingegangen und wir haben sie erst, sagen wir mal, am 14. Januar dann bekommen. Die Frist viel zu spät, sich darauf vorzubereiten. Das hat er mit Absicht gemacht, damit der Deal war, wir haben es dann online in einer Zeitung gesehen, Namen gefälscht, aber Anwälte und Richter waren mit Namen genannt. Und es konnte nur unser Fall sein, war der Deal schon längst ausgemacht, nachdem die Person gestorben ist. War es ausgemacht, wer erhält was. Und wir haben Einsicht in Akten gefordert über einen Vormund, dass wir die Beweise bekommen, wo die Gelder hingeflossen sind. Wir haben nie eine Antwort gekriegt und wo schon dem Ende zuging, dann haben wir die Beweise bekommen. Also beide sind wir fast ohnmächtig geworden vor Schock, weil wir nie dachten, dass so ein Vermögen da ist. Und wir haben keine Chance gehabt. Er hat einfach geschickt uns in die Länge gezogen und hingehalten und immer wieder erpresst. Er wusste, dass einer dann in die Ferien immer geht und wenn Sie jetzt hier nicht unterschreiben und wenn Sie das jetzt hier nicht machen, dann verlieren Sie auch den mütterlichen Anteil und dann der Pflichtteil der andere, dann haben Sie gar nichts. Also so ein in die Angst getrieben. Hat dann der Anwalt eher für die finanziellen Vorteile anderer gearbeitet? Kann man das so sagen? Ja. Die Vorteile hat jemand anderes gehabt. Ja, wir haben einen Detektiv eingeschaltet und der hat wohl alle drei angerufen. Dieser Detektiv hat dann selber gemerkt, wahrscheinlich haben die untereinander irgendwie einen Deal gemacht, dass wir nicht beweisen können. Aber wir haben einen Verdacht und da läuft schon ein Verfahren, der wird gesucht. Der hat noch andere geschädigt. Auch ein Rechtsanwalt? Nein, das ist ein ehemaliger Finanzdienstleister mal gewesen und gebrandet und rächt sich so ein bisschen an der Allgemeinheit und macht so unrealistische Geschäfte, wie man so ausdrücken kann. Und dann habe ich eine Recherche im Internet gemacht und habe das gefunden und habe das eben den Geschwistern mitgeteilt. Und eine davon ist in einer höheren Position tätig und hat das an oberster Stelle, das ist noch höher als Polizei, weiß nicht, wie man das nennt dort, oberste Kriminalrat abgegeben und da läuft schon was. Wird nur geguckt, dass man ihn richtig erwischt. Und waren Sie irgendwann schon einmal mit einem Rechtsanwalt zufrieden? Noch nie. Noch nie. Niemals zufrieden, dass ich sag, und ich war sogar korrekt, ich hatte immer gleich einen Vorschuss dabei gehabt und das war übergeben. Da wurde ich sogar noch beschissen und betrogen und stehe jetzt vor einem Gericht wegen einer Kostenklage, obwohl ich eine Quittung unterschrieben als Beweis habe, möglich, dass der Anwalt die Kopie nicht mehr hat, und habe einen Vorschuss gegeben und die wurde gar nicht in der Rechnung berücksichtigt bzw. abgezogen. Zigmal angeschrieben, angemahnt, das zu berichtigen. Ich habe Mahnungen gekriegt und dann wurde ich noch angeklagt. Von Ihrem früheren Rechtsanwalt? Von früheren Rechtsanwalt, ja. Und falsche Kostensetzung gemacht, wo er dann von einem anderen beauftragten Anwalt, den ich dann zur Hilfe genommen hat, hingewiesen worden ist und hat trotzdem weder den Vorschuss rausgegeben, noch das berichtigt, gar nichts. Und der andere Anwalt hat ihm ja bestätigt, dass er schlecht und falsch gearbeitet hatte. Ja. Schriftlich mitgeteilt und ihn darauf hingewiesen, natürlich, ob der andere, den ich dann leider auch aus der Erbangelegenheit kannte, ob der natürlich da auch bewusst Gerichte hinzieht oder sich ungerechtfertigt halt an Geld bereichert und meint, naja, die ist vielleicht ein bisschen doof, die kapiert es nicht als Frau, aber keine Ahnung hatte, dass wir jemanden kennen aus der Verwandtschaft, der Wirtschaftsanwalt ist und dann alles übergeben hat. Und dann sind uns die Schüsse aus den Augen gefallen, was für Betrügereien es. Und dieser Anwalt hat auch bestätigt, dass es Geld in den Gerichten als Schmiergelder fließen, Bestechungsgelder. Und wir sollen lieber aufgeben, bevor wir alles verlieren. Aber können Sie das nochmal ein bisschen deutlicher erklären? Einer Ihrer Rechtsanwälte hat bestätigt, dass in den Gerichten bestochen wird? Das ist ein Verwandtlicher, ja. Was hat er so etwa gesagt? Er hat gesagt, weil ich die Zeitungsartikel entdeckt habe, ja, online, und er hat gesagt, das ist ja irre, was ich da fand. Und das ist genau der Fall. Also man war noch zu doof als Rechtsanwalt, diesen Alter zu korrigieren, also zu fälschen, damit es nicht auffällt. Und noch den Beruf, was ja auch sehr außergewöhnlich war, von einem der Beruf zu ändern. Und dann die beiden Namen von dem Vormund und von der Richterin, die waren wortwörtlich, und noch der Ort, welches Gericht es war wortwörtlich in Online-Zeitung gestanden. Und da hat er gesagt, das ist ja irre. Da hat er bemerkt, und ich habe jedes Mal zur Weihnachten Einschreibebrief-Rückantwort bekommen und Neujahr bekommen, damit ich ja in die Angst kriege und eine Löschungsbewilligung tätigen soll, fast erpresst, weil das Haus verkauft wird und wir keine Ahnung hatten, dass das Haus verkauft wird. Und da habe ich dann einfach so meinen Mut zusammengenommen und habe den Notar angerufen und ihm mitgeteilt, dass wir keine Ahnung haben, dass wir nicht die Löschungsbewilligung unterschreiben, weil wir einfach vorsätzlich getäuscht worden sind und dass da erst einmal Fakten geklärt werden, dass gewisse Gelder nicht gezahlt worden sind. Und daraufhin hat Ihr Bekannter oder Verwandter, wer es auch ist, Ihnen gesagt, bei Gericht wird mit Bargeld manchmal bestochen? Er hat es nach der Beendigung des Prozesses, wo er war, wo er merkt, er hat keine Chance, dass die alle mitgespielt haben, und hat gesagt, er weiß es, dass sie Schmiergelder annehmen. Die Richter? Die Richter, ja. Mhm. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man über Ihre Vergangenheit schon etwas wusste. Sie waren mal in der Medizin beschäftigt, ja, und haben dort gewisse Dinge nicht mitgemacht. Ja. Sie haben die bösen, schmutzigen Dinge dort im Krankenhaus nicht unterstützt. Nein. Da wurden Tests gemacht, nicht wahr? Ja. Tests mit Patienten? wurde auf gewisse Sachen hingewiesen. Ich soll sehr vorsichtig sein und mal so aufpassen, was, wenn man mal in einer Situation ist, wo man nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist und was einem da gespritzt wird, bevor man dann aufwacht. Ich habe es selber auch gesehen. Ich habe auch die Mittel gesehen und musste sie verstecken, weil dann eine Patientin daran starb und ich aber vorher wusste, dass es ein Herzinfarkt ist und ich wurde aber nicht ernst genommen und die ist nicht drangenommen worden. Der Mann war Banker und die waren beide in der Praxis und sie war sehr, sehr aufgeregt und dann ist der Zustand so schlimm geworden. Ich bin ins Labor geschubst worden und im EKG-Zimmer ist ihr ein Psychomittel gespritzt worden. Und daraufhin fiel sie in Ohnmacht, in Koma und dann musste der Notarzt gerufen werden mit Defi und Wiederbelebung, aber sie ist nicht mehr wiedergekommen, sie ist gestorben. Da kam auch die Polizei? Kam die Kriminalpolizei und ich musste die Mittel, ich habe sie verstecken müssen. So. Die Spritze? Ja. Und dann habe ich noch mich kümmern müssen um Totenscheine und sonst was und der Arzt ist mit hinten in den Hosentaschen dagestanden und hat mich gefragt, ob ich jemals so einen Tod gesehen und miterlebt habe, sag ich nein. Und ich habe sie noch geistig in Liebe begleitet, damit sie friedlich gehen kann. Und das muss ich mir noch antun. Also ich war völlig fertig. Aber das war doch nicht der einzige Fall. Das war nicht der einzige Fall, nein. Gab es denn auch Organentnahmen? Ich selber war nicht dabei, aber ich habe ja... Man hört sowas, ne? Ich habe sowas gehört. Ich habe Freunde und Freundinnen und die sind noch am Anfang von der Laufbahn eines Arztes oder Krankenschwester. Und da hörte ich, dass es gemacht wird. Und ich habe sogar auch einen Beweis, als ich in einer Praxis tätig war und gemerkt habe, dass da was nicht mehr stimmt mit den Abrechnungsziffern, dass die gefälscht werden. Und das habe ich mich eben nicht getraut, öffentlich anzuprangern, weil meine ganze Familie in der Medizin ist und die Verwandten auch. Und ich wollte sie nicht schädigen durch meinen Namen, aber ich habe es anonym sehr gut beschrieben, wer es so sein könnte. Weitergegeben, die sollen bitte prüfen, dass da was nicht stimmt. Und das kann es nicht sein, immer wieder solche Ziffern. Und der hat Abtreibung hoch 3 gemacht. Und ich wollte mal in den Keller und mussten Vorrat holen, weil was nicht mehr da war. Und da hat uns dann die Putzfrau, die da unten im Keller war, geraten, wir sollen bitte nicht da in gewisse Räume und sollen da runtergehen. Da ist eine Abtreibungsklinik, Betten drin und für die türkischen Frauen. Und ich weiß es, dass es stimmt, weil ein türkischer Vater mal kam, wollte sein Geld zurückhaben, weil es doch die Krankenkasse dann doch bezahlt war, was sie bar Cash gezahlt hat. Und er hat ihn rausgeschmissen. Man hat ihn, der türkische Vater dieser Frau, die abgetrieben hat, hat gedroht, dass er ihn anzeigt. Und das war schockierend für mich. Gab es dann auch Tests, wo einem Patienten einfach mal Chemikalien gespritzt wurden? Sozusagen als Testobjekt? Da war ich nicht selber dabei, aber ich hörte es von sehr vielen meinen Kolleginnen aus meiner Laufbahn, dass sie sowas miterlebt haben. Da hatten Sie doch kürzlich noch Kontakt zu einer Person, die dort bei Ihnen mal gewohnt hat und verzogen ist. Die Sie doch vor Ihrem Auszug oder Umzug angetroffen hatten, die hat Ihnen doch fast das Gleiche bestätigt. Ja, sie hat eine Ausbildung gemacht und musste nach München und haben uns in einer Tiefgarage getroffen und sind so ins Gespräch gekommen. Sage ich, komme ja auch aus der Medizinbranche und sie hat das Management nehmen. Prüfung noch fertig machen müssen, war schon in einem gewissen Alter und sie hat nur gesagt, dass das erschütternd ist, wenn jemand in die Narkose oder irgendwas kommt, dass man aufpassen muss, was einem überhaupt gespritzt wird, wenn man wieder aufwacht und diverse Fälle, wie man behandelt wird und was, dass man überhaupt ja fast willenlos behandelt wird, man hat gar keine Chance. Wenn einer sich nicht auskennt, der weiß gar nicht mehr, was ihm geschieht und hat furchtbar geweint und hat gesagt, ich wollte schon nicht mehr bleiben, ich wollte es hinschmeißen, aber in dem Alter habe ich keine Chance mehr. Und ich habe gesagt, das ist unverantwortlich, aber ich weiß es, weil in der Praxis, wo ich gearbeitet habe, waren ja die ganzen Pharmavertreter und haben die Medikamente angebracht und haben eigentlich Bestechungsgeschenke gebracht, wollten auch uns als Assistentinnen bestechen und ich habe es jedes Mal verweigert. Natürlich war ich in deren Augen keine angenehme, ja, weil ich ihnen ja den Zutritt zu der Praxis nicht gerade angenehm gemacht hat, aber sie haben alles, es ging bis zu Golfreisen und sonstige große Geschenke. Hauptsächlich Urlaubsreisen? Auch Urlaubsreisen, ja. So bin ich bisher informiert, dass es meistens Urlaubsreisen in die Karibik sind, die dann als Fortbildungsreisen getarnt werden. Ja, möglich. Ich war da nicht dabei, ich wollte es gar nicht mir anhören und ansehen. Und ihre Geschenke, die sie dann so angeprangert haben, wollte ich auch nicht. Was war das denn zum Beispiel? Ja, die haben teure Weine und die haben CDs hergeschenkt und einen teuren Shampoos. Und ich glaube, hätten wir mehr mitgemacht, hätten wir vielleicht noch Geld auch gekriegt, aber wir haben es nicht gemacht. Aber alles verboten. Alles verboten, ja. Aber beim Arzt haben sie... Ging es dann bei diesen Geschenken und Bestechungen darum, dass sie vielleicht ein neues Mittel austesten sollten, ja, an diesen willenlosen Menschen, wenn sie in Narkose sind? Wie ich von dieser Praxis dann gegangen oder gegangen worden bin, war halt etwas mutig und habe da auch gehen müssen. Und da habe ich verweigert, die Unterschrift zu geben. Ich möchte eigentlich wissen, weswegen. Dann wurde danach in der Kündigung geschrieben, Praxisveränderung, das machen sie alle, das ist modern, damit man teure Kräfte nicht bezahlen kann. Das war aber nicht der Grund. Und weil ich mich aufgelehnt habe, weil ich gewisse Mängel einfach nicht mehr dulden wollte und ertragen wollte, und habe dann die Kündigung gekriegt und später traf ich dann noch Patienten, die ich sehr, sehr lieb gewonnen hatte und die mich wiedererkannt haben beim Spaziergang und mir erzählt haben, dass dann jemand mit einem Medikament, obwohl er wusste, dass er das nicht verträgt, ich glaube, es war Penicillin und gespritzt worden ist und ins Krankenhaus eingeliefert unter höchster Gefahr stand und ich glaube, es ist eine Klage. Gesagt, dass derjenige verklagt wurde, mehr so Sachen erzählt, dass dann doch was, dass sich Patienten gewehrt haben. Den habe ich es dann schon erzählt, damit ich sie aufmerksam machen, weil sie ihn ja noch als Arzt hatten und die waren sehr nett und ich konnte einfach auch nicht mehr lügen. Das musste ich auch für meine Seele gut machen, wenn sie mich schon fragen, dass ich auch die ehrliche Antwort gebe. Dass ich mich dort nicht mehr sicher fühlte. Wollte man vorrangig irgendwelche neuen sogenannten Arzneien austesten? Dafür gab es dann die Geschenke? Das weiß ich nicht. Hauptsächlich? Wir durften nicht dabei sein, wenn die in das Arztzimmer gingen und irgendwas da ließen. Die Mittel, die sind gemacht worden und die sind halt einfach verabreicht worden. Und manche sind auch mir, ich war dann noch im Notdiensteinsatz und da sind dann die Patienten gekommen und haben die Medikamente auf den Tisch geschmissen und haben wortwörtlich gesagt, das gibt dem Doktor und dann den Scheißdreck nehme ich nicht mehr. Das soll er selber fressen, dann weiß er, wie krank man wird. Wortwörtlich. Ja. Wortwörtlich? Ja, wortwörtlich. Ich war so geschockt. Hatten dann erhöhten Blutdruck und hatten dann Flimmern vor den Augen, haben teilweise gar nicht mehr gewusst, wer sie so richtig sind. In den Noteinsatz gekommen und dort waren natürlich andere Kräfte, ja, und wo sind sie denn, bei welchem Hausarzt und was haben sie denn gekriegt und dann haben die das angeguckt, ja, und was nehmen sie denn sonst so, ja, du liebe Zeit, die Kombination darf doch gar nicht sein, hat es ihr Arzt nicht geprüft, sagt er nein. Ich bin so informiert, wo ein Pharma-Referent mir mal sagte, die Ärzte haben keine Ahnung von Pharmakologie. Keine Ahnung und das, was beispielsweise in den Psychiatrien gemacht wird, das wäre in so gewissen Fällen, die er benannte, eine chemische Hinrichtung, tödliche Bomben. Die Persönlichkeit wird in kürzester Zeit vernichtet. Ja, ich kenne so eine Krankenschwester, die hat natürlich auch viel Sinnsuche und Frage. Natürlich hat sie auch in der Klinik viel gesehen durch ihren Job, den sie gemacht hat seit Jahrzehnten und irgendwo hat sie halt auch einen psychischen Knall gekriegt. Sie hat das auch nicht mehr verkraftet und das Schlimme war auch, ich habe es ja selber in der Klinik erlebt, es sind auch Übergriffe, sexuelle Übergriffe. Die Patienten betatscheln einen, aber nicht mehr nur sanft, sondern auch, sodass ich es mir verbiete und sage, wenn es nochmal passiert ist, dann schmiere ich ihnen eine. Und dann werden wir noch angezeigt beim Arzt oder der Ärztin, wie, was uns einfällt. Aber ich muss Blutabnahmen machen und ich muss mich konzentrieren, dass ich da nicht parasteche und dass ich richtig die Vene treffe und dass ich den nicht verletze. Und der will mir am Po und am Busen rumkratschen. Also es geht so weit. Und das sind solche Sachen. Und sie ist halt dann etwas psychisch angeschlagen gewesen und kam dann auch in Kliniken und eine davon, da hat man sie halt nicht so ernst genommen und hat ihnen auch Mittel gegeben und sie waren, wie ich sie besucht habe oder mal wieder zu Hause, wenn sie mal so Ausgang hatten, die waren völlig desorientiert und einfach schlapp und träge und nicht mehr in der vollen Leistungskraft. Und ich war so entsetzt. Ich habe mir nur geschworen, hoffentlich werde ich nicht so und bleib gesund, weil ich habe ja die ganzen Untersuchungen, die Analysen ja gemacht und habe schon gemerkt, dass so einiges nicht mehr stimmt. Auch die Labors, mit denen sie zusammenarbeiten, manches hat nicht gestimmt. Also kann man sagen, dass die Ärzte grundsätzlich von dem, was sie da verabreichen, kaum Ahnung haben? Ahnung vielleicht aber, oder zu häufig. Aber sie sind vielleicht auch gierig nach Geld, sie erfüllen ihren Eid nicht, den sie mal geleistet haben, sich halt für die Menschheit einzusetzen und nicht der Pharma oder der Chemie die Hand reichen und ein Geschäft machen wollen. Der hippokratische Eid. Ja, sie haben ihn geschworen. Und dass sie für die Menschheit sich einsetzen und ihnen dienen, eigentlich ihnen dienen. Es ist so, dass es in der letzten Zeit nicht mehr üblich ist, diesen Eid zu leisten. Nein. Also ich habe selber fast keinen Arzt mehr besucht, aber wenn ich brauchte wegen Wirbelverschiebung und sowas, ich bin gar nicht ernst genommen. Ich habe gesagt, hier ist es, hier spüre ich es, da ist es. Ja, den anderen, nee, den machen wir beim nächsten Mal. Man wusste, da ist das Quartal, okay, im Quartal muss ich wieder 10 Euro bezahlen. Und dann irgendwelche Pads, die ich mir dann aufkleben muss, die dann heiß sind, aber gar nicht merkt, an so einer Stelle kann ich gar nicht hinkommen. Ich kann sie mir gar nicht selber ankleben. Aber einfach rausgeschickt, so sozusagen, ich soll mich schleichen. Obwohl er wusste, ich bin vom Fach und ich habe eine Ausbildung und ich kenne mich aus und ich habe lange gedient, obwohl Klinik und Praxis, gar nicht. Ich war so enttäuscht. Ich habe nur gedacht, na okay, wenigstens das Einrenken kann ich nicht und das andere, ich werde nie wieder dorthin kommen. Das Gleiche auch, die dann mit den Masseuren zusammenarbeiten, die dann diese Schäden dann noch weiter behandeln, weil die kriegt man nicht alleine hin. Auch die hören nicht auf manche, die genau wissen, die ihren Körper gut kennen und so lange in der Medizin war, da ist es, da ist die Methode, ist gut, machen sie die mehrmals, dreimal, die ist gut. Nein, die machen ihr Schema F und dann, wenn die 6 Behandlungen vorbei sind, dann sagen sie, und ich hoffe, dass man sich wieder sieht und die fragen gar nicht, der Kunde ist König, ob ich da zufrieden war. Ich habe nichts erwähnt, ich bin nie mehr dorthin. Ich habe es auf, leider die meisten, das höre ich auch aus der Schweiz, die meisten gehen jetzt in die Naturmethoden, Naturmedizin. Manches muss man sogar draufzahlen. Leider, weil sie es nicht anerkennen, obwohl es einem hilft. Es steht ja in den Krankenakten drin, aber sie tun es nicht. Kann es denn sein, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen ihren Erfahrungen in den Krankenhäusern und den Gerichtsprozessen, wo ihre Anwälte sie nicht unterstützt haben? Dass man sich vielleicht gedacht hat, die ist einfach zu ehrlich, die macht das korrupte Spiel nicht mit. Möglich, ja. Weil ich habe es denen ja auch immer gesagt, dass ich ja Gewisses weiß und spüre und sehe. Es gibt ja Menschen mit besonderen Gaben und das ist ja heute keine Lüge mehr, sondern wir haben alle ein göttliches Bewusstsein und das muss man respektieren und achten. Und für diesen Satz und für das, dass man so naturverbunden ist und das göttliche Bewusstsein ist auch in den Pflanzen, in den Tieren, für das wird man noch belacht. Und ich glaube ja, dass sie es vielleicht extra machen. Also ich habe es von mehreren jetzt erfahren, die so eine Einstellung wie ich habe Und denen ist das Gleiche passiert, dass man vielleicht solche Menschen weghaben will. Weghaben will, ja. So hat es ein guter Freund ausgedrückt. Wie viele Rechtsanwälte haben Sie denn kennengelernt? Das waren jetzt 5. Und nicht einer hat mich ernst genommen. Und nicht einer korrekt gearbeitet, obwohl alles mit Unterschrift und mit meiner Korrektheit belegt worden ist. Nicht ein einziger. Also enttäuscht war ich. Hatten Sie bei allen 5 Rechtsanwälten hinterher einen größeren Schaden als vorher? Ja, eindeutig. Eindeutig hinterher größerer Schaden als vorher? Ja, im Grunde genau auch bei einem Fall alles verloren. Das war das Größte, das, obwohl es... Das Größte war welcher Betrag, Geldbetrag? So ein Betrag von fast kurz vor 20.000 Euro. Dieser Betrag wurde sogar zugesichert per E-Mail, immer bestätigt, dass man es gut machen will und eine Treuhand und das bezahlen will. Und auf das ist man gar nicht eingegangen. Das heißt, mit einer Rechtsanwaltspesche praktisch wie so mit dem Holzhammer auf dem Kopf, also nicht feinfühlig genug, wirklich gleich die Gewinnsumme, die natürlich nicht so ganz okay war, aber da hatte ich keinen Einfluss drauf und da war ich auch unbedarft. Aber dann sich das zu fordern, dass dann derjenige dann zurückschreckt und sagt, so, und das kann ich nimmer zahlen und alles verloren und das auf 3 Jahre sich hinausgezogen, das ist für mich einfach, eigentlich eine Verarschung. Und die Beweise gar nicht angenommen und geschickt, dass man das gütig hat klären will, die Beweise vorgelegt im Schriftverkehr, der ich bis heute noch nicht, obwohl ich sie ja hatte. Und dann hat man natürlich Angst, wenn man auf einmal dann angefordert wird, es zurückzugeben. Aber dann mit so einer Holzhammermethode, das war, ich glaube, man ist nur ein Fall, man ist kein Mensch mehr. War ja noch eine Sache mit einer Erbschaft? Größerer Geldbetrag? Der Schaden ist sehr groß, ja. Und vor allem, da haben alle mitgespielt. Da haben die Banken mitgespielt, alles. Und das ist sogar toll, das steht noch in der Zeitung. Das hat auch der Wirtschaftsanwalt. Und er war geschockt. Das steht in der Zeitung und das ist vorher ausgemacht. Also ist es ein Deal. Weil wenn jemand stirbt und danach, ungefähr nicht einmal ein Jahr danach, steht schon in der Zeitung und der Prozess war eigentlich erst alles beendet nach 4 Jahren, dann kann man sich das nur so ausdenken. Und dass ich das zufällig gefunden habe durch Recherche, das war Meisterarbeit, das war Meisterstück. Aber das wissen die meisten noch nicht. Aber ich glaube an Gerechtigkeit, es geht auf jeden zurück. Und haben die Banken mitgespielt, alles, ganze Geld wurde woanders hin transferiert. War denn der Schaden letztendlich doch größer als 20.000? Das war nur ein geliehenes Geld, das Erbe war viel mehr, ja. Das meinte ich, das Erbe. Das war doch ein viel größerer Betrag. Geld, 20 war nicht das Erbe, das war einfach eine kleine Lebensversicherung, anders anlegen und halt betrogen worden. Wie, glaube ich, so viele, die es gut meinen und sind halt Betrüger. Und dann wollen sich halt noch die Anwälte auch daran bereichern. Stattdessen ist, einer war ehrlich. Von diesen 5 war einer ehrlich und hat gesagt, er nimmt nichts. Das ist zu verworren, das ist heikel. Und dann hat es schon zu lange gedauert. Sind die Fehler schon vorher gemacht worden? Der war sehr, sehr ehrlich. Das war der aus dem Ausland? Aus Österreich, ja. Der war sehr ehrlich, einer davon. Und das war korrekt. Und das andere war katastrophal mit Richtern. Und obwohl wir immer wieder die Unschuld bewiesen haben und sogar die gefälschten Unterschriften, die schauen nicht einmal Originale an. Die hatten nur die Kopien. Und da waren ja auch die verschiedenen Unterschriften drauf. Sowas ist, das kann man nicht ermessen. Aber es ist unwichtig, ich glaube, an Gerechtigkeit und jeder muss es mit seinem Gewissen ausmachen. Wie groß ist denn der gesamte Schaden durch Rechtsanwälte, den Sie in der ganzen Zeit, seit Sie solche Rechtsanwälte überhaupt mandatiert haben, entstanden ist? Ja, mit der Autosache ist ja eine Rechtsschutzversicherung, die musste man nicht bezahlen. Und das andere, das waren Rechtsanwälte, 10.000, musste es eine teilen, 10.000, 15.000 Euro, war weg. Ja, aber eben waren es noch 20.000 bei einem. Nein, das ist das Geld. Aber die Kosten für, um die Anwälte dann hätten bezahlen zu müssen, die ging so an die 10.000. Ja, wenn man alles zusammenrechnet, die Kosten für die Rechtsanwälte unter Schaden durch die Schlechtarbeit, was kommt dann etwa zusammen? Also es waren bei mir 250.000 Euro. Wie viel? Wenn ich mein Erbe rechne, 250.000 Euro. 250.000 Euro Schaden, ja, durch schlecht arbeitende Rechtsanwälte. Mit den Gerichten und Richterinnen, die haben ja zusammengewirkt. Genau. Wie man es erkennt. Das ist ein Zusammenspiel.